Dunque, adesso io direi di andare avanti subito con la relazione sovraria e poi dopo fare una pausa e poi dopo invece continuare con la vena. C'è una cosa così più o meno. Allora io chiamerei subito sovraria, quindi est doppio e morta che non danno per un pausa, così ti ricordi rispetto a gigante. Con tante pause, allora io direi che quella discussione cerchiamo di farlo tutti insieme, insomma, non dopo la generazione, facciamo tutti insieme, se andiamo a tempo stamattina, o se no magari per il pomeriggio, perché i temi mi pare che si competono l'uno all'altro in maniera necessaria. Dunque, adesso per il tedesco cosa succede? Sondraier parlerà, non so se c'era già il c'era già lo schema e l'Aflac del professor di Dreyer. No, non c'era. Adesso mia moglie lo ecco, e poi se mai facciamo una breve scusate, faccio un riassunto dopo che lui ha parlato. Diciamo così, no? Ma però è molto breve, solo la fine, non in tempo reale, perché altrimenti ce ne vuole tutti. Capiamo lo stesso. Allora, Vielen Dank, ich möchte mich zuerst ganz herzlich für die Einladung zu diesem Symposium und dieser Tagung bedanken. Ich freue mich, dass ich in diesem Kreis sprechen darf und etwas dazulernen darf, auch wenn es mir, das ist der zweite Punkt, nicht ganz so leicht fällt, weil, wofür ich mich entschuldigen muss, ich der italienischen Sprache leider überhaupt nicht mächtig bin. Ich hoffe sehr, dass ich nicht zum Zentralproblem dieser Tagung werde. Ich hoffe auch sehr, dass ich den raschen Fortgang der Erörterung nicht aufhalte. Aber für mich ist es natürlich außerordentlich interessant zu wissen und zu erfahren, welche Diskussionen uns wechselseitig befruchten können. Mein Thema heißt das Demokratieprinzip des Grundgesetzes. Ich habe dazu kein Thesenpapier, sondern eine kleine Gliederung verfasst, die es vielleicht erleichtert, dem Gedankengang zu folgen. Und möchte jetzt ohne weitere Vorrede beginnen mit meinem Referat beginnen. Zunächst muss man vielleicht sagen, dass der Demokratiebegriff, das ist sehr oft schon gesagt und erläutert worden, als solcher konturenlos und uferlos ist. Es gibt zahllose Demokratietheorien, zahllose Untersuchungen, zahllose Thesen, was damit zu tun hat, dass die Demokratie Gegenstand vieler wissenschaftlicher Disziplinen ist, nicht nur einer, schon gar nicht nur der Rechtswissenschaft, der Disziplin, der ich entstamme. Ich möchte mich diesem Problem der Vielfalt des Demokratiebegriffs damit lösen, dass ich eine zweifache Eingrenzung vornehme. Zum einen möchte ich über Demokratie nur sprechen als eine normative Ordnung, nicht als eine Idee, nicht als eine Theorie, aber auch nicht in erster Linie nach der Wirklichkeit oder nach der Realität von Demokratie, sondern nach dem normativen Konzept einer Demokratie fragen. Und die zweite Eingrenzung: Ich möchte mich absolut beschränken auf das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, wie es bereits in der Überschrift angedeutet ist. Ich möchte also nicht von einem allgemeinen Durchschnittsbegriff der Demokratie reden, wie er vielleicht dem modernen freiheitlichen Verfassungsstaat zugrunde liegen mag, sondern ganz konkret über das Demokratieprinzip des Grundgesetzes. Das sind also die zwei Angrenzungen. Wenn ich im Folgenden also über Demokratie spreche, dann über Demokratie als ein Staatsstrukturprinzip. Und damit will ich eigentlich dreierlei sagen. Zum einen, Demokratie meint nicht die Gesamtheit institutioneller Sicherungen freiheitlicher Verfassungsstaaten, sondern nur einen zentralen Aspekt. Eine solche Sichtweise schützt davor, Demokratie als Inbegriff des Guten und des Wahren und des Schönen zu betrachten, wie das häufig in der politischen Rhetorik so der Fall ist. Ich möchte Demokratie als durch bestimmte Merkmale charakterisiert erfassen. Und das heißt auch, es gibt außer dem Demokratieprinzip andere Verfassungsbestimmungen, die das Demokratieprinzip gewissermaßen auch einschränken und einhegen können. Etwa das Rechtsstaatsprinzip, die Grundrechte, vieles andere. Mit dieser Orientierung auf das Staatsstrukturprinzip ist dann zweitens angedeutet, dass ich Demokratie jedenfalls im Ausgangspunkt zunächst einmal als die Struktur einer staatlichen Herrschaftsorganisation betrachte, nicht als ein Prinzip, was überall, auch gesellschaftlich oder gesamtgesellschaftlich, nach Realisierung verlangt. Ich möchte also etwas unterscheiden zwischen Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche oder Teilbereiche, was eine wichtige Frage ist, aber nicht meine Frage. Meine Frage konzentriert sich allein auf die Ausgestaltung des Demokratieprinzips als einer Strukturbestimmung staatlicher Herrschaftsorganisation. Der dritte Punkt, der sich aus dieser Fixierung und Beschränkung auf das Staatsstrukturprinzip ergibt, ist, dass ich Demokratie nicht verstehe als eine Form der Herrschaftslosigkeit oder einen Versuch hierzu, sondern dass ich Demokratie erfasse als eine bestimmte Organisation und Struktur einer menschenwürdigen, einer freiheitlichen Herrschaft. Das bedeutet, anders gesagt, es geht mir bei der Fixierung des Demokratiebegriffs nicht um Negierung oder Auflösung von Herrschaft, sondern um die Frage, wie eine freiheitliche Herrschaftsorganisation möglich ist. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass auch Volksherrschaft Herrschaft bleibt und damit Fremdbestimmung umfasst. Diese drei Sonderheiten, Beschreibungen des Staatsstrukturprinzips Demokratie können eine Besonderheit allerdings nicht verdecken, die das Staatsstrukturprinzip Demokratie von anderen Staatsstrukturprinzipien, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaatlichkeit unterscheidet. Ich meine, dass der neuzeitlichen Verfassungstheorie gemäß, also etwa bei der amerikanischen und französischen Revolution, zur Demokratie oder Ausdruck der Demokratie insbesondere auch der Akt der Verfassunggebung durch den pouvoir constituant ist. Und dieser Akt selber muss ein demokratischer sein. Das ist der neuzeitliche Schnitt gewissermaßen, hinter dem wir nicht zurückfallen können. Wenn dem aber so ist, dann ist für die Demokratie eine Besonderheit darin, dass sie den Akt der Verfassunggebung gewissermaßen schon mit charakterisiert. Demokratie ist nicht erst das Produkt der Verfassunggebung, wie zum Beispiel sozialstaatliche oder bundesstaatliche Komponenten beim Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern der demokratische Gedanke kollektiver Selbstbestimmung strukturiert und prägt schon den Akt der Verfassunggebung selbst. Ich will das jetzt nicht ausführlicher behandeln, möchte aber diesen besonderen Punkt des Staatsstrukturprinzips Demokratie nicht unerwähnt lassen. Ich kann dann schon überleiten zum Punkt Römisch 2, Volkssouveränität, demokratische Repräsentation und identitäre Demokratie. Das Grundgesetz selber spricht an zentraler Stelle den Fundamentalsatz demokratischer Ordnung aus. In Artikel 20 heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Weitere Bestimmungen der Verfassung lassen sich dann unschwer als Konkretisierungen des Demokratieprinzips verstehen. Auf sie werde ich noch eingehen. Wenn wir diesen Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, noch einmal genauer betrachten, dann können wir schnell erkennen, dass man ihn nicht, diesen Satz nicht wortwörtlich nehmen und verstehen darf. Zwar können gewissermaßen rousseauistische Interpretationen ein Verständnis nahelegen, dass damit nur die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk direkt und etwa nicht durch seine Repräsentanten gemeint sein könnten. Doch die gesamte Verfassungs- und Ideengeschichte der letzten 200 Jahre legt nahe, dass diese sogenannte Volkssouveränitätsdoktrin eben nicht eine Zuständigkeitsregelung meint, es nicht meint, dass das Volk direkt, unmittelbar und allein für die Ausübung der Staatsgewalt zuständig ist, sondern dass die Volkssouveränität ein Legitimationstitel ist, eine Legitimationsfigur ist. Mit ihr, mit dieser Idee der Volkssouveränität, ist gesagt, dass sich staatliche Herrschaft nicht auf dynastische Legitimität, nicht auf die Idee einer verselbstständigten Staatsräson, auch nicht auf die Idee des Staates als einer göttlichen Stiftung stützen kann, sondern einzig und allein auf den Willen der zum Staatsvolk zusammengeschlossenen Individuen. Dass das eine schwierige Frage ist, wen man zum Staatsvolk zusammenschließt, hat Herr Kollege Götz ja gerade eindrucksvoll dargelegt. Ich will damit sagen, dass Volkssouveränität mit demokratischer Repräsentation verbunden werden kann und, wenn es praktisch realisiert werden soll, auch verbunden werden muss. Das Grundgesetz selber bringt das gar nicht zum Ausdruck, dass es nach dem Satz alle Staatsgewalt geht vom Volke aus davon spricht, dass diese Staatsgewalt ausgeübt wird in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. Das Grundgesetz stellt sich also ganz entschieden in die Tradition repräsentativer Demokratie. Ideengeschichtlich kann man sagen, es stellt sich in die Tradition von CS, den Federalist Papers, nicht in die Tradition Rousseaus. Also keine unversöhnliche Entgegensetzung von Volkssouveränität und Repräsentationsgedanke, sondern Frage nach einer möglichen Verbindung zwischen beiden Elementen. Der entscheidende Gegensatz besteht also nicht zwischen Volkssouveränität und Repräsentation, sondern zwischen demokratischen und nicht demokratischen Formen der Repräsentation. Der springende Punkt und die entscheidende Frage ist, wie man eine Herrschaft repräsentativ so organisieren kann, dass sie dem Anspruch der Volkssouveränität gerecht wird. Also die Frage ist die, nach der praktischen Verwirklichung der Idee der Volkssouveränität mit den Mitteln repräsentativer Herrschaft. Diese Notwendigkeit und Unausweichlichkeit der Repräsentation in der Demokratie steht außer Frage. Denn es gibt rein repräsentative Formen oder Staaten mit rein repräsentativen Formen demokratischer Herrschaftsorganisation ohne direkt demokratische Elemente. Aber es gibt keine demokratischen Flächenstaaten ohne repräsentative Institutionen. Also Repräsentation ist unausweichlich, andere Formen sind mögliche Ergänzungen, die in unterschiedlicher Intensität vorkommen, in der Schweiz etwa sehr viel intensiver als in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage stellt sich also, mit Blickpunkt auf die Bundesrepublik Deutschland, inwieweit es dort auch zu einer Anreicherung, zu einer Ergänzung, vielleicht auch zu einer Komplettierung der repräsentativen Ausgestaltungsformen um direktdemokratische Formen gekommen ist. Bevor ich da die Bilanz aufmache, möchte ich ganz kurz noch eine erläuternde, vielleicht auch klarstellende Bemerkung zu diesem direktdemokratischen oder identitären oder plebiszitären Formen der Demokratie und den repräsentativen machen. Denn allzu oft werden beide in einen Systemgegensatz gebracht. Und Allzu oft wird auch die direkte Demokratie rasch mit der Aura einer echten und wahren Artikulation des Volkswillens in Verbindung gebracht, der gegenüber die Repräsentation immer schon den, ich sag mal, Stallgeruch der Verbiegung und Verformung des authentischen Volkswillens in sich birgt. Eine nähere Betrachtung zeigt aber, dass auch vermeintlich identitäre Formen kollektiver Entscheidungsfindung, also etwa Volksbegehren, Volksbescheid, Volksentscheid, Referendum, Plebiszit, dass auch diese direktdemokratischen Formen letztlich kaum weniger repräsentativ sind als parlamentarische Gesetzesbeschlüsse. Denn auch bei Akten direkter Demokratie handeln die Aktivbürger für das Gesamtvolk und es handeln von den Aktivbürgern nie 100%, sondern häufig nur die Hälfte oder knapp zwei Drittel. Und trotzdem ist deren Entscheidung verbindlich für alle. Für diejenigen, die dagegen gestimmt haben und für diejenigen, die gar nicht abgestimmt haben, auch für diejenigen, die noch nicht abstimmen konnten. Es ließ sich also nur bei einer mehrfachen Fiktion behaupten, dass bei Volksbegehren und Volksentscheid ein einheitlicher, ungebrochener, unmittelbarer, gewissermaßen natürlicher Wille des Volkes zum Ausdruck kommt. Davon kann keine Rede sein. Bei Akten unmittelbarer oder direkter Demokratie ist die repräsentative Struktur nur verdeckt. Die vermeintliche Unmittelbarkeit der Teilhabe erweist sich aber lediglich nur als eine andere Art der Mediatisierung. Damit will ich die bestehenden Unterschiede zwischen repräsentativen und direktdemokratischen Formen der Demokratie natürlich nicht leugnen. Wenn es keine gäbe, dann wären die Kontroversen um ihre Einführung in der Bundesrepublik Deutschland nicht so heftig. Und dann wären weite Teile der Staatsrechtslehre nicht von einer Phobie vor unmittelbarer Demokratie geschützt. Aber man muss sich auch der letztlich repräsentativen Struktur von Akten direkter Demokratie bewusst bleiben und man darf, das ist noch wichtiger, man darf nicht eine Mystifikation des Volkswillens betreiben, der gewissermaßen irrtumsresistent entscheiden könnte. Wenn wir mit diesen Vorkehrungen einen Blick auf das Grundgesetz werfen, dann sehen wir in einer ersten Orientierung, dass das Grundgesetz selbst in Artikel 20 nicht nur von Wahlen spricht, sondern auch von Abstimmungen. Wahlen sind staatsrechtlich Entscheidungen über Personen, Abstimmungen betreffen Sachentscheidungen. Diese Sachentscheidungen sind Kern der direkten Demokratie. Volksbegehren, Volksentscheid, Plebiszit, Referendum. Aber während nun die Wahlen in der Bundesrepublik im Grundgesetz von zentraler Bedeutung sind, spielen die Abstimmungen eine eher marginale, geringfügige Rolle. Man nennt hier als Beispielsfälle normalerweise Artikel 118 des Grundgesetzes, das betrifft die Zusammenlegung der württembergischen und badischen Länder, und Artikel 29, das betrifft die Neugliederung des Bundesgebietes. Schauen wir uns beide Bestimmungen kurz an, so stellen wir fest, Artikel 18 ist längst historisch obsolet und Artikel 29 ist eine Vorschrift mit so vielen Hindernissen und Vorkehrungen, dass sie wahrscheinlich niemals praktisch relevant sind. Wichtiger aber ist noch, dass wir es in beiden Fällen eigentlich nicht mit Volksabstimmungen zu tun haben, sondern mit Bevölkerungsabstimmungen. Es geht nicht um eine Entscheidung, die das gesamte Staatsvolk trifft, sondern es geht um Entscheidungen, die einen bestimmten, besonders betroffenen Teil der Einwohner und Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik betreffen. Es sind also das will ich damit nur sagen, keine Musterfälle direkter Demokratie. Und sie sind, was ihre Ausgestaltung angeht, marginal. Es gibt noch einen dritten Fall, den man häufig übersieht im Grundgesetz, das ist Artikel 28 Absatz 1 Satz 4, betrifft einen Sonderfall der kommunalen Selbstverwaltung. Das Grundgesetz kennt also die Möglichkeit, dass in Gemeinden an die Stelle einer Vertretungskörperschaft, also an die Stelle eines repräsentativen Organs, die Gemeindeversammlung tritt. Aber auch das ist praktisch so gut wie irrelevant. Und auch dort haben wir es dann mit einem Sonderfall zu tun, nicht das gesamte Staatsvolk handelt, sondern nur das Volk in den Gemeinden. Und auch das eine Form der überhaupt der Demokratie ist, ist heillos umstritten. Ich will Sie mit diesen Details nicht länger quälen, sondern nur sagen, es verwundert nicht, wenn in einer viel zitierten Wendung Klaus Sterns das Grundgesetz als prononciert antiplebiszitär bezeichnet wird. Das soll also heißen, als eine ganz bewusst und streng repräsentativ ausgestaltete Verfassung erscheint. Das ist die Constitutione Lata zweifelsohne richtig. Das Grundgesetz kennt im Augenblick nicht die Möglichkeit der Gesetzgebung durch das Volk, von der etwa mit großer Selbstverständlichkeit die Verfassung Bayerns spricht. In der bayerischen Verfassung heißt es in Artikel 72, die Gesetze werden vom Landtag oder vom Volk, in Klammern Volksentscheid, beschlossen. Nach dem Grundgesetz, Artikel 77, beschließt allein der Bundestag über die Gesetze. Eine andere zweite Frage ist, ob direkt demokratische Elemente die Constitutione ferenda eine bedeutendere Rolle im Grundgesetz spielen könnte. Das heißt also, ob es die Möglichkeit gibt, durch Verfassungsänderung, das war ja bereits von den Vorschlägen der gemeinsamen Verfassungskommission, von SPD-Gesetzentwürfen und anderen Dingen die Rede, ob man durch Verfassungsänderungen das Grundgesetz um direkt demokratische Elemente anreichern könnte. Hier ist die Situation so, dass weite Teile der deutschen Staatsrechtslehrer große Bedenken haben, auch verfassungspolitische Bedenken, aber eigentlich niemand die Position vertritt, dass jedwede noch so marginale Anreicherung des Grundgesetzes um Elemente direkter Demokratie unmöglich wäre, wohlgemerkt im Wege der Verfassungsänderung. Man plädiert allerdings häufig für sehr weitreichende Restriktionen und versucht dadurch, den Anwendungsbereich oder den möglichen Erweiterungsbereich so klein wie möglich zu halten. Derartige restriktive Thesen sehen sich allerdings mehreren, wie ich meine, durchgreifenden Einwänden ausgesetzt. Bedeutet also, dass ich meine, und mit mir denke ich, ich habe das auch nicht erfunden, ein wiederum nicht ganz kleiner, unbedeutender Teil der deutschen Staatsrechtslehre, dass im Wege der Verfassungsänderung durchaus in vergleichsweise weiten Umfang das Grundgesetz um direkt demokratische Elemente angereichert werden könnte. Und ich glaube, dass dafür drei Gründe sprechen. Zum einen, seiner ideengeschichtlichen und verfassungsgeschichtlichen Tradition nach, ist der Demokratiebegriff als solcher für beide Ausprägungen, identitär oder direkt repräsentativ, mittelbar, durchaus offen. Dem Grundgesetz nicht widersprechen darf, kann entweder nur die Verfassungsbestimmungen der Länder verfassungswidrig sein, das behauptet aber niemand, oder es ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Demokratiebegriff des Grundgesetzes offen ist und auch direkt demokratische Elemente zulässt. In welchem Umfang man sie einführt, ist in erster Linie Frage der politischen Klugheit, der politischen Gestaltung natürlich auch der politischen Mehrheiten. Wenn man die nicht findet für eine Verfassungsänderung, dann finden sie nicht statt. Das ist ganz einfach. Erfinden durch Interpretation kann und sollte man es nicht. Wir kommen jetzt zum dritten Abschnitt, Ausgestaltung der repräsentativen Demokratie im Grundgesetz. Denn, wie die bisherigen Erläuterungen gezeigt haben, stellt sich das Demokratieprinzip des Grundgesetzes als ein dezidiert repräsentatives System dar. Und es geht mir jetzt darum, im letzten Drittel meines Referates einige Strukturen und einige Charakteristika dieser repräsentativen Ausgestaltung zu erläutern. Wenn Artikel 20 des Grundgesetzes von Wahlen spricht, so sind damit in allererster Linie die Wahlen zum Bundestag, also dem deutschen Parlament, gemeint. Das Parlament ist dann wiederum eines jener besonderen Organe, von dem Artikel 20 in Folge spricht. Von diesen besonderen Organen wird die Staatsgewalt ausgeübt. Als einziges dieser besonderen Organe ist das Parlament durch die Aktivbürgerschaft, also das Wahlvolk, direkt legitimiert. Deshalb kommt dem Parlament eine ganz besondere, herausgehobene Stellung zu. Ja, ich meine, man kann das Parlament durchaus als so eine Art Gravitationszentrum demokratischer Staatlichkeit bezeichnen. Auch deshalb, weil sich im Parlament, mit dem Parlament, der Gedanke der Volkssouveränität mit der sehr viel älteren Repräsentationsidee verbindet. Mittelpunkt der staatlichen Entscheidungs- und Wirkungszusammenhänge ist das Parlament nun vor allem als Gesetzgebungsorgan. Es macht die Gesetze, auch wenn es sie nicht im Detail erarbeitet, das tut die Ministerialbürokratie, es macht die Gesetze jedoch verbindlich. Und erst in dieser Verbindlichmachung gewinnen die Gesetze als konkretisierter Staatswille Verbindlichkeit. Und damit Relevanz für die Staatsbürger und Anspruch auf Befolgung durch die Staatsbürger. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung diesen Gedanken immer wieder betont und zum Teil recht weitgehende Folgerungen daraus gezogen, was ich im Einzelnen jetzt nicht darstellen will. Das Parlament ist aber, das ist auch wichtig zu sagen, nicht nur Gesetzgebungsorgan, sondern erfüllt noch eine ganze Reihe weiterer wichtiger, staatsrechtlich und staatspolitisch wichtiger Aufgaben. Es wählt den Bundeskanzler, bestimmt also die Spitze der Regierung. Es kontrolliert die Exekutive mit einem breit gefächerten Instrumentarium. Es verabschiedet den Haushalt, es stimmt völkerrechtlichen Verträgen zu und es trägt die großen politischen Kontroversen in öffentlicher Debatte aus. Das Niveau dabei ist allerdings unterschiedlich. Aus all diesen Gründen muss man sagen, dass die Wahl der Abgeordneten eigentlich der zentrale demokratische Akt im Grundgesetz oder nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes darstellt. Mit der Bestellung der im Parlament versammelten Volksvertreter ist das zentrale, die zentrale und höchste Herrschaftsinstanz geschaffen. Die Wahl ist gewissermaßen das Band, das die Herrschaftsunterworfenen, aber gleichzeitig die Herrschaftsinhaber bestellenden Repräsentierten mit den Repräsentanten verknüpft und repräsentative Legitimität vermittelt. Wegen dieser Bedeutung muss es dann etwas erstaunlich anmuten, wenn man feststellt, dass das Wahlsystem, also das System, nach dem diese Vertreter bestellt werden, im Grundgesetz nicht geregelt ist. Die Verfassung legt also nicht ausdrücklich fest, ob man nach dem Mehrheits- oder nach dem Verhältniswahlrecht zu entscheiden hat. mehrheitswahlrecht und verhältniswahlrecht verstehe ich als idealtypische Ausprägungen von Wahlsystemen, die mannigfache Übergangsformen kennen, aber man sollte sich vielleicht diese beiden idealtypisch verdichteten Formen konzentrieren. Das Grundgesetz selber legt es nicht fest. Im einfachen Recht, im Bundeswahlgesetz, ist das Wahlsystem als ein personalisiertes Verhältnissystem, Verhältniswahlrecht ausgestaltet. Praktisch läuft es auf ein ziemlich strenges Verhältniswahlrecht hinaus. Nun hat das Bundesverfassungsgericht bislang in ständiger Rechtsprechung gesagt, der einfache Gesetzgeber sei wegen dieser Offenheit befugt, frei über die Wahl eines bestimmten Wahlsystems zu entscheiden. Könne also, konkret gesagt, ein ganz striktes und vielleicht noch strikteres Verhältniswahlrecht einführen, könne aber auch ein Mehrheitswahlrecht einführen. Gegen diese Auffassung bestehen gravierende Bedenken. Denn beiden Wahlrechtssystemen liegen ganz unterschiedliche Repräsentationsvorstellungen zugrunde. Wenn man mal für das Mehrheitswahlrecht das englische als Musterbeispiel nimmt, so stellt man fest, dass dieses auf einer eher funktionalen Demokratietheorie beruht. Die Wahl soll in erster Linie eine stabile Mehrheit schaffen, eine stabile Regierung kreieren und soll gewissermaßen verstanden werden als Versammlung der in den einzelnen Wahlkreisen bestimmten Vertreter. Wenn man es mit einem Schlagwort umschreiben will, kann man sagen, es dominiert hier der Gedanke lokaler Korporationen. Die Folge dieses Wahlrechtssystems sind allerdings gravierende Einschränkungen der Erfolgswertgleichheit der Stimmen. Es kann geschehen und es ist geschehen, dass man im englischen Unterhaus eine Mehrheit von über 60% der Vertreter hat, die aber insgesamt weit unter 50% der Gesamtstimmen auf sich vereinigt. Das erlaubt das englische Mehrheitswahlrecht. Das Verhältniswahlrecht, wie es das Grundgesetz kennt und wie es auch und noch strenger die Weimarer Reichsverfassung kannte, beruht auf ganz anderen Repräsentationsvorstellungen, nämlich auf der Vorstellung gewissermaßen atomisierter Individuen, die einen Anspruch darauf haben, dass jede einzelne Stimme für die Zusammensetzung des Parlaments Relevanz gewinnt. Das Verhältniswahlrecht denkt also nicht in lokalen Korporationen, sondern es will, dass das Parlament gewissermaßen die Vielfalt der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Interessen, Gruppen, Meinungen, Anschauungen, Werthaltungen möglichst exakt widerspiegelt. Es gibt ein berühmtes Wort, eine berühmte Metapher von Mirabeau, wonach sich das Parlament zum Gesamtvolk so verhalten soll wie eine Landkarte zum Territorium. Abspiegeln möglichst immer wieder. Nach diesem Verständnis soll also das Wahlrecht die Leistung vollbringen, für eine genaue Abbildung dessen zu sorgen, was in der Gesamtgesellschaft an Meinungen, Werthaltungen und Interessen existiert. Und dafür ist jede Stimme gleich viel wert. Und deshalb legt dieses Wahlsystem besonders großen Wert auf den Erfolgswertgleichheit, auf die Erfolgswertgleichheit der Stimme. Keine Stimme soll prinzipiell unter den Tisch fallen. Ich glaube nun, und ich will das abkürzen, ich kann das bei Gelegenheit noch genauer erläutern, dass nur noch dieses Verhältniswahlrecht dem Verfassungssystem des Grundgesetzes entspricht und dass eine Einführung des Mehrheitswahlrechts verfassungswidrig wäre. Ich befinde mich mit dieser Auffassung in allerbester Frankfurter Gesellschaft, wenn ich das so sagen will. Das Grundgesetz legt nicht das Wahlsystem fest, es legt aber, das ist auch nicht unwichtig, Wahlgrundsätze fest. Die Wahlgrundsätze, die das Grundgesetz kennt, sind im Grunde genommen eher traditionell. Man nimmt die Elemente der verfassungsstaatlichen Entwicklung der letzten 200 Jahre auf. Allgemeinheit der Wahl bedeutet demokratische Egalität, insbesondere natürlich Einschluss des Frauenwahlrechts oder Beendigung des Ausschlusses der Frauen vom Wahlrecht. Die Unmittelbarkeit der Wahl soll ein Wahlmännersystem ausschließen. Das Wahlmännersystem als solches wäre aber sicher nicht als undemokratisch zu bezeichnen. Die geheime Wahl schützt vor öffentlichem Druck. Die Freiheit der Wahl verbietet Nötigung. Da können die Grenzen fließend sein. Das soll nicht mich im Augenblick interessieren. Interessant ist die Frage, die vielleicht auch die Konstitution der Verhänder einmal diskutiert werden könnte, ob das, der Wahlgrundsatz der Freiheit der Wahl der Einführung einer Wahlpflicht entgegensteht. Ob also das Grundgesetz eine Wahlpflicht ausschließt. Dagegen spricht sicher, dass wir eine Reihe von freiheitlich-demokratischen Staaten kennen, die eine solche Wahlpflicht vorsehen. Das ist ein starkes Argument dafür zu sagen, dass das wohl nicht undemokratisch, nicht unfreiheitlich und nicht durch das Grundgesetz ausgeschlossen ist. Allerdings müsste man vielleicht noch etwas genauer fragen beim Blick ins Grundgesetz, was das Wörtchen frei, freie Wahl, eigentlich bedeutet. Meint es Freiheit der Wahl Beteiligung oder meint es nur Freiheit der Wahl Entscheidung? Wenn es nur Freiheit der Wahl Entscheidung meint, steht einer Wahlpflicht nichts entgegen. Wenn es auch Freiheit der Wahl Beteiligung meint, wird sicherlich der einfache Gesetzgeber die Wahlpflicht nicht einführen dürfen. Durch eine Verfassungsänderung wäre das allerdings möglich. Der letzte der fünf Wahlgrundsätze im Grundgesetz bestimmt ist der Grundsatz der Wahlgleichheit. Auf diese legt ja das Verhältnis Wahlrecht besonderen Wert, wie ich gerade erläutert habe. Die Gefahr, die dieses Wahlsystem mit sich bringt, nämlich die Gefahr der Parteienzersplitterung, versucht man mit einem der sogenannten 5%-Klausel zu begegnen. Diese ist nun ihrerseits gewissen Bedenken ausgesetzt. Erstens, was ihre Höhe angeht. Zweitens, was die Bedeutung dieser Klausel für die Wahlen zum Europäischen Parlament angeht. Ob das noch zu rechtfertigen ist. Und drittens, ob die historischen Gründe valide sind, die gemeinhin für die 5%-Klausel angeführt werden, nämlich die angeblichen negativen Weimarer Erfahrungen. Schaut man sich die Wahlergebnisse einmal an, so stellt man fest, dass Hitler auch bei Geltung einer 5%-Klausel die Macht ohne weiteres und genau auf den gleichen Wege hätte erringen können und errungen hätte. Letzter Aspekt, und damit nähere ich mich auch schon dem Ende des Referates, ist der Status des Abgeordneten, also der Status desjenigen, der durch diesen demokratischen Wahlakt nun zum Volksvertreter wird und gemeinsam mit den anderen Abgeordneten das Parlament bildet. Die Abgeordneten sind, im Grundgesetz gemäß, Vertreter des ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Damit ist das sogenannte freie Mandat der Abgeordneten umschrieben und das sogenannte imperative Mandat zurückgewiesen. Dieser letzte Sinn, Zurückweisung des imperativen Mandates, ist ganz eindeutig. Etwas schwieriger ist und Missverständnissen ausgesetzt ist die Frage, was das freie Mandat eigentlich garantiert. Man hat in ihm des Öfteren ein bloßes Relikt eines altväterlichen Honorationenliberalismus, so hat Helmut Ritter das mal skizziert gesehen, Relikt eines altväterlichen Honoratioren, Parlamentarismus, der in der parteienstaatlichen, das in der parteienstaatlichen Demokratie keine Existenzberechtigung mehr macht. Man hat von daher einen strikten Gegensatz konstruiert zwischen Artikel 21, Grundsatz des Parteienstaates, und Artikel 38, freies Mandat. Ich halte das für ein altliberales Missverständnis. Ich glaube, dass es ein antiliberales Missverständnis ist, wenn man meint, das freie Mandat der Abgeordneten sei undemokratisch und bringe den Abgeordneten gewissermaßen und entferne ihn vom Volkswillen. Ich will das noch kurz erläutern. Es geht im Grundgesetz nicht um die Fiktion eines in Einsamkeit und Freiheit entscheidenden Abgeordneten, der völlig abgeschottet von allen gesellschaftlichen Einflüssen seine Entscheidung trifft. Interessenvertretung für einen bestimmten Wahlkreis, für einen gesellschaftlichen Verband, für die Partei natürlich, für landsmannschaftliche Gärung, was auch immer, ist keine nolens volens hinzunehmende Deformation des freien Mandats, sondern die Grundlage demokratischer Repräsentation, die eben eine völlig abgehobene Repräsentationsvorstellung im Sinne einer Elitenrepräsentation ausschließt. Das Eigentümliche und das Besondere des freien Mandats besteht vielmehr darin, dass erst dieses freie Mandat aus den vielen in das Parlament gesandten Volksvertretern eine als solche beschlussfähige Körperschaft bildet, die nach dem Mehrheitsprinzip funktionieren kann. Und erst wenn das freie Mandat daraus eine Körperschaft macht, ist es möglich und denkbar, dass dann Gesetze auch diejenigen gebunden sind, deren Vertreter aus dem Wahlkreis und deren Abgeordnete dem Gesetz nicht zugestimmt haben. Sie können sich nicht darauf berufen, dass ihr Vertreter im Parlament dagegen gestimmt haben. Das alles geht erst, wenn das imperative Mandat ausgeschlossen ist, das im Übrigen nur für negative Politik taugt, nur für Obstruktion taugt, niemals für positive Politikgestaltung. Und zudem hat das freie Mandat natürlich den Vorteil, dass es Informationsverarbeitung erlaubt, flexibles Handeln erlaubt und überhaupt erst den Gedanken der Verantwortung des Repräsentanten gegenüber seiner Wählerschaft begründet. Das imperative Mandat begründet keine Verantwortung, sondern verlangt Gehorsam. Erst das freie Mandat macht so etwas wie Verantwortung möglich. Und schließlich stützt und stärkt das freie Mandat die innerparteiliche Demokratie. Insgesamt kann man festhalten, dass das freie Mandat weder ein Relikt eines überkommenen Systems ist, noch ein Fremdkörper im demokratischen Verantwortungszusammenhang, sondern einen integralen Bestandteil desselben bildet. Es ist ein Strukturelement und kein Irrläufer gewissermaßen im demokratischen Herrschaftszusammenhang. Damit bin ich beim letzten Punkt, der eigentlich nur ein Merkposten ist, nämlich mein Punkt römisch 4. Meine bisherigen Ausführungen könnten den Eindruck nahegelegt haben, Demokratie erschöpfe sich in einem bestimmten rechtlichen, prozeduralen Zusammenhang. Es ginge also gewissermaßen nur um den punktuellen Wahlakt, nachdem das Volk dann für weitere 4 Jahre in einen Zustand politischer Bewusstlosigkeit und Machtlosigkeit zurückfällt, um dann wiederum irgendwann eine Stimme abzunehmen. Dem ist nicht so, und ich möchte betonen, dass ich das auch nicht so sehe. Man muss vielmehr den Prozesscharakter demokratischer Souveränität erkennen und gegebenenfalls stärken. Demokratische Repräsentation ist ein das Parlament übergreifender Gestaltungsprozess, der fundiert wird, erst ermöglicht wird durch das, was man eine aktive demokratische Gesellschaft oder was man, ich habe das versucht so zu skizzieren, eine demokratische Willensbildung nennen könnte. Diese Willensbildung hört mit dem Wahlakt nicht auf, sondern sie erlaubt erst eine Rückkopplung, eine aktive Rückkopplung in der Phase zwischen den Wahlen, in denen die Repräsentanten nicht von jeder Verantwortung ihren Wählern und ihrem Volk gegenüber frei sind. Man muss also erkennen, das Fundament aller demokratischen Repräsentationen und Prozesse eine demokratische Öffentlichkeit ist, für deren Strukturierung die Grundrechte eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber das ist das Thema eines anderen Referates. Das habe ich jedenfalls gedacht, als ich meinen Text ausgearbeitet habe und nur, dass das andere Referat vielleicht nicht stattfinden wird, aber sicherlich Gegenstand unserer Diskussion sein. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Tutti posso mettere 5 minuti a provare a fare una scusami fare un riassunto però di tipo molto semplice. Va bene, serve questo, cosa dire? Allora, seguendo i punti di questo schema che avete davanti, no? Il principio di democrazia della Grundgesetz, cioè della Carta Costituzionale tedesca, lui ha appunto spiegato che per lui il problema si deve profilare in questa sua relazione, il problema della democrazia, si deve profilare in questa sua relazione sotto due aspetti. Quindi solo l'interesse alla democrazia come ordine normativo e non né come idea o come teoria democratica, neanche come realtà democratica, come democrazia realizzata, non è questo che lo interessa, lo interessa la democrazia come ordine normativo e solo nel buon senso, solo nella Costituzione, non in tutti gli altri possibili momenti e situazioni. Quindi questo come prima precisazione. Quindi la democrazia lo interessa, secondo punto, come democrazia come principio della struttura dello Stato, struttura di un'organizzazione statale e non come democratizzazione di tutti i possibili ambiti di vita. Siamo sempre in una fase di definizione di quello che è il suo ambito di interesse e di quello che si dirà fra poco. No? Non mi interessa parlare di come va democratizzata la vita di una comunità, di come bisognerebbe che tutti fossero giusti, uguali e partecipativi, ma gli interessa piuttosto di capire come la democrazia può incidere sulla struttura dell'organizzazione statale. Meglio ancora, il problema è di vedere se la democrazia può presentarsi, come lui ritiene, come la precisa, determinata, distinta struttura organizzativa del potere in senso di nel senso di difesa e mantenimento della libertà. Quindi questo è il problema della Herrschaft che può essere strutturata mediante il principio democratico in maniera tale da però assicurare il rispetto della libertà. Da questo punto di vista, lui distingue subito la democrazia da altre forme di organizzazione della Herrschaft, l'uso del potere. Quali possono essere, per esempio, semplicemente lo Stato di diritto, lo Stato sociale o anche quello che si chiama il Bundesstaat, che noi possiamo dire lo Stato federale. Cioè, ricorrere, chiedere il volere della democrazia come struttura di organizzazione del potere significa qualcosa di più che semplicemente volere lo Stato di diritto, lo sociale, lo Stato federale. Significa volere un uguale costituzionale, un potere costituente che sia esso stesso strutturato in modo democratico. Questo è, mi sembra, il passaggio decisivo di quello che Braia ha detto. Posso sapere, bisogna fare una piccola puntualizzazione, semplicemente. Però non vorrei fare discussione, altrimenti. No, perché è importantissimo quello che lui dice, è uno dei principi che forse nella terminologia dei costituzionisti direbbero della forma di Stato che si distingue dagli altri principi, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat, per il fatto che si imprime anche sullo stesso potere costituente. Esattamente quello che stavo dicendo, precisamente quello che stavo dicendo, cioè che il pouvoir constituant nella dimensione democratica deve contenere esso stesso l'elemento di democrazia, e cioè in particolare deve essere la democrazia che caratterizza lo stesso atto della produzione, della Verfassungsgebung, cioè della creazione della Costituzione. Questo è il punto decisivo. Cioè lo stesso atto della creazione della Costituzione deve essere compiuto in maniera democratica. E quindi c'è il problema, evidentemente, dietro la signora Costituzione, come no? Questo è il punto che secondo lui distingue la dimensione democratica della forma di Stato dalle altre forme di Stato che abbiamo usato. Secondo punto, sovranità popolare, rappresentazione democratica e democrazia identitaria. Secondo lui, la formula generica o generale, per cui tutto il potere dello Stato e il potere dello Stato deriva dal popolo, non può essere troppo enfatizzata, nel senso che in ogni caso c'è sempre il problema della rappresentanza. Cioè la sovranità del popolo in realtà vale più come titolo di legittimazione contro gli altri titoli di legittimazione che possono essere quello dinastico, quello per grazia divina, eccetera, eccetera. Di fatto, però, nella sua attuazione, la sovranità popolare ha sempre bisogno, si può e si deve, secondo lui, collegare con il principio di rappresentanza democratica. Cioè la realizzazione pratica della sovranità popolare attraverso i mezzi della rappresentanza. Quindi centralità della rappresentanza nella democrazia, non c'è stato democratico senza rappresentanza. Mentre possono esserci forme rappresentative non democratiche. Allora la democrazia implica, presuppone, è fondata, non può fare a meno della rappresentanza. Punto 2. Differenza tra la democrazia rappresentativa e una democrazia identitaria, cioè il tuo plebiscitario diretto oppure un intervallo, non so, per due altrimenti che di nuovo un diretto. Lui dice, questo è un punto molto interessante, cioè la democrazia può essere rappresentativa oppure identitaria, però lui dice anche le forme identitarie di democrazia, quelle che per esempio si compiono attraverso il referendum o plebiscito, in realtà sono rappresentative anche quelle. Cioè anche in queste forme qui c'è una dimensione, un nucleo rappresentativo che è forse più importante del nucleo dell'aspetto di democrazia diretta, perché in realtà sono sempre minoranze o parti dell'elettorato coinvolto che conducono il gioco e che quindi fondano la decisione. Quindi secondo lui anche nella democrazia identitaria la dimensione rappresentativa è molto centrale. Insomma, anche nella democrazia identitaria, referendum, un plebiscito, vi è una finzione, solo attraverso una finzione si può pensare che queste forme qui siano non rappresentative ma totalitarie, come posso dire, eh? Perché in realtà vi è sempre una rappresentativa che è solo più nascosta. D'altra parte lui sostiene questa tesi anche perché, secondo lui, bisogna evitare il possibile di mistificare questo principio, l'idea della Volkswille, della volontà popolare. Cioè, secondo lui, accentuando l'aspetto del rappresentativo comunque di tutte queste espressioni della volontà popolare, si entra a ricadere in un rischio di mistificazione che fa passare per volontà popolare integrali atti che invece non lo sono, con effetti pericolosi dal punto di vista, suppongo, anche ideologico, insomma, quindi di libertà politica. Terzo punto, allora c'è democrazia diretta nella Carta Costituzionale, sì, in verità lui dice, appunto, lui distingue e dice nella Carta Costituzionale si prevedono elezioni, vale, che sono decisioni che riguardano persone, no? E Abstimmung, che non sapete, votazioni, ecco, e votazioni che invece riguardano decisioni su cose. Sono queste ultime, le astigmatiche, che sono, costituirebbero eventualmente il nucleo della democrazia diretta, no? Sono le astigmatiche che costituiscono evidentemente il referendum o eventualmente i plebisciti. Secondo lui, queste astigmatiche svolgono comunque nella concorrenza e in particolare nel 18 sovrintati che vuole vaccinare. Nel complesso della configurazione che Grundgesetz fa dei momenti di decisione. D'altra parte, lui dice anche le Abstimmungen sono normalmente non Volksabstimmungen, vanno intese non come votazioni del popolo, ma come Bevölkerungsabstimmung, cioè come votazione della popolazione. Secondo l'articolo 29 della Costituzione. E questo è soltanto questo. Questo articolo 29 della Costituzione. Però c'è una situazione tremenda in cui il Bayer si pronuncia in favore della possibilità di introdurre anche referendum propri. Ah, così. Questo è un punto delicato che io, poi tra l'altro, sono anche poco esperto, ma insomma è molto interessante personalmente, perché la cosa interessante di questo nostro incontro naturalmente è che non è solo con giuristi, no? Anche per giuristi, storici, politologi, persone interessate a questo tipo, quindi dobbiamo anche cercare di superare, di passare, diciamo così, la soglia della professionalità, della rispettiva professionalità per capirci, no? E per questo motivo preferisco fare io la traduzione di una cosa giuridica perché non sono giurista. Allora, in questo senso andiamo avanti, insomma, non abbiamo quasi finito. Allora lui dice che in fuoco, se ho capito bene, in Grundgesetz è antiplebiscitario ed è invece filo rappresentativo, cioè è più presente la dimensione rappresentativa che non quella plebiscitaria, e arriva a dire che non conosce la legislazione attraverso il popolo, mentre invece questa possibilità è conosciuta per esempio nel Grundgesetz, se si chiama così o nel Verfassung, non so se si chiama bavarese, quindi di un Land, o di un Glipstadt, non si dice di Glipstadt, si dice di Glipstadt. E bisogna sempre ricordarsi, lo dico che gli italiani non sempre lo sanno, eccetera, che i Länder non sono le regioni italiane, ma sono stati membri, una roba più grande che si chiama Bundesrepublik. Quindi questa cosa qui, per Fassungen, che si possono anche, insomma, mescolare in maniera divertente tra di loro dei singoli stati membri del grande stato invece corpo, per usare una metafora, lo si può? Il problema qual è? Il problema è chiedersi, si chiede questo frase, questo deficit principario, per così dire, del Grundgesetz potrebbe eventualmente essere colmato, superato, arricchito mediante un cambiamento, una modifica costituzionale. Cioè nel mondo della Bundesrepublik si può arrivare a una modifica costituzionale in senso plebiscitario? La sua risposta è negativa, nel senso che mi dice, ci sono dubbi su questo, nessuno però lo nega decisamente. Si tende però a limitare l'allargamento. Lui è per l'allargamento, nel senso che c'è una storia dell'idea, insomma, relative a questi problemi qui, che è favorevole. Nel senso che il Grundgesetz parla già di Abstimmungen nell'articolo 110, nel senso che vi sono costituzioni di Länder, come abbiamo visto, che parlano della democrazia diretta. Quindi, secondo lui, vi sono condizioni di possibilità perché una modifica costituzionale possa incrementare il tasso, diciamo così, di democrazia plebiscitaria che è dentro nel Grundgesetz. Poi però lui dice, naturalmente, si tratterà di un problema politico di verificare caso ci sono o non ci sono le maggioranze per tutti. Perché non lo faccio qui? Il suo problema è un problema normativo giuridico, cioè se una legge di revisione della Costituzione tedesca può introdurre un trattamento, se questa legge è costituzionalmente legittima o incontra, come sostengo, problemi di legittimità costituzionale, con un principio di questa prevalenza del principio della rappresentanza. Cioè, se è possibile ammettere che anche con la procedura prevista per la modifica costituzionale sia possibile modificare il principio ispiratore di tipo rappresentativo piuttosto che plebiscitario in un senso. Ci sono dubbi, però, tra l'opinione che in realtà si possa, perché c'è una condizione, ci sono degli elementi anche di tipo positivo, insomma, sia nei conti esercizi che nelle altre per farsi con il bilancio che porterebbe andrebbe in questa direzione. Quindi quello deve essere un punto delicato. Il terzo punto, Austria è stato un'idea rappresentativa di democrazia in conti esercizi. Come la democrazia è articolata, l'idea della democrazia rappresentativa è articolata nella legge costituzionale, nella Carta costituzionale tedesca. Qui tutto il discorso di Dyer mi pare che sia concentrato sul problema della elezione, la centralità delle elezioni, articolo 20, la centralità delle elezioni per il Bundestag, si parla di questo evidentemente, cioè il Parlamento federale. Il Parlamento federale è l'espressione del popolo che vota, è il centro di gravitazione del potere democratico, è l'organo di legislativo, è quello che rende le leggi obbligatorie, non solo, ma naturalmente c'è anche il Bundeskanzler, controlla l'esecutivo, fa il bilancio, ratifica le alleanze, non so se le ratifica o le faccia. Discute su quanto resta, quindi è il vero punto di gravitazione della quindi centralità del Bundestag e quindi centralità del movimento elettivo elettorale, insomma, no? Questo è il punto. Cioè quindi centralità dell'elezione per questa democrazia, per questa figura di democrazia che fa titolo di competenza. Questo è il punto della questione. La sede dei deputati dell'elezione è l'atto democratico centrale. E' lì che va concentrato. Il sistema elettorale, naturalmente, viene subito dopo il problema del sistema elettorale, punto 2, no? Non è regolato dalla Costituzione, no? Come in Italia. Quindi lui ha istituito subito l'Italia proporzionale dicendo sono i due modelli sui quali esiste mai la popolazione da nessuna parte, però sono i due modelli a cui guardare per cercare di capire. Nessuno dei due è fissato, però lui dice benché la Costituzione non regoli, non dica quale dei due modelli deve essere applicato, però tuttavia i due principi, i rispettivi principi di rappresentanza che stanno sotto ciascuno dei due modelli sono così diversi tra loro che c'è da chiedersi se il Grundgesetz in realtà non neghi, cioè la possibilità che uno dei due non possa essere applicato. Questo è il punto a cui noi arriviamo adesso, perché lui dice in realtà la conclusione è che secondo il Grundgesetz per Draghi, secondo il Grundgesetz è il principio proporzionale quello che deve essere applicato, mentre il principio maggioritario nella sua versione estrema, che è la versione in cui noi abbiamo l'evidenza soprattutto nel Regno Unito, non potrebbe essere applicato in Germania perché sarebbe sostituibile, sarebbe contrario alla Corte, ai principi ispirativi della Carta Costituzionale. Dopo su questo discutiamo, insomma, questa è una cosa forte. Questa è una cosa molto importante, decisiva e forte. Forse interessa anche l'argomentazione, perché in Italia c'è un stesso problema, una tesi in posizione simile alla Costituzione del regime. La sua argomentazione è innanzitutto il principio dell'eguaglianza dell'elezione, che deve essere un'eguaglianza anche nelle chance di successo, nella chance di trovare una rappresentazione, una rappresentanza in Parlamento di ogni voto dei cittadini. Questo sì, è sì, sì, cioè sì, il principio di eguaglianza in materia elettorale che in qualche modo viene utilizzato. E poi l'altro argomento è che il maggioritario all'inglese porta a un tipo di rappresentanza basato su corporazioni locali, che anche questo un modello di rappresentanza sarebbe implicitamente escluso dalla legge. Ecco, quindi va bene così, insomma, comunque questo qui è un punto cruciale. Dopo nel punto 3 che ci sono i consensi del VAR, insomma, dell'elezione, i principi fondamentali, insomma, della, ne ha elencati alcuno, c'è un certo dovere di voto, dipende, bisogna interrogarsi se collegando con la libertà di voto, cioè sono aspetti però cogliamo che sono molto limitati. La causa del 5% è un problema cruciale, grosso, cioè dubbi, dice adesso ci sono dubbi, però secondo me è possibile avere dubbi, si può sottrarre sulla soglia, 5%, perché 5 non è 6, 4, 3, 2, mezzo, 8, primo. Secondo, il ministro del Parlamento europeo, si applica o non si applica per le elezioni europee. Terzo, ci sono ragioni storiche che ormai forse non sono più così per importanti, ma in particolare la chiama Weimar, per mantenere questa causa del 5%. Mi sembra dubbioso sulla causa del 5%. C'è il problema dello Stato dei deputati, mandato libero è imperativo, certamente il mandato è libero secondo il mondo di essenza, tuttavia c'è tutto un discorso articolato perché il mandato libero prevale su quello imperativo, intanto perché lo si deve collegare con l'articolo 1 che definisce la Germania, la Bundesrepublik come Parteienstaat, e quindi il mandato libero consente una maggiore articolazione del gioco dei partiti. Secondo, c'è il problema del famoso interesse interpretum, della difesa degli interessi, che attraverso il mandato libero si realizza meglio che non attraverso il mandato imperativo. Il mandato libero, insomma, contro l'affermazione di non avere tutto chi non ha registrato bene chi, che sosteneva essere il mandato libero un relitto, ecco, un relitto più antiquato di un sistema eccetera eccetera, superato e così via, invece deve essere visto come arrivo immediatamente come un elemento strutturale della democrazia. Allora la conclusione qua è questa: non può dare l'impressione che per lui democrazia sia solo un contesto procedurale, non è affatto così. Lui ha trattato questo aspetto perché questo è il suo tema, ma in realtà perché una democrazia funzioni ci vuole una società democratica, altrimenti non c'è neanche il contesto procedurale con quello. C'è una società democratica, questa democratica è fatta di una vita in spirito collettiva, cioè di una continua ma interrotta formazione di una volontà collettiva in termini democratici, che persiste anche tra un'elezione all'altra e che anzi garantisce questa opinione pubblica democratizzata, che le elezioni siano qualcosa di importante che abbiamo detto prima. Ecco, tutto questo naturalmente è basato perché non sia un'opinione pubblica, una vera giudicata, non è un'opinione pubblica, è una pubblicità, insomma. Di questo tipo sono importantissimi i diritti fondamentali. Ci facciamo un quarto d'ora di pausa, 20 minuti di pausa, grazie. Complimenti, salutazioni.